Kundgabe 205. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.11.1937. Firmament. O mein Kind, siehe dir das Firmament an, wenn es leuchtet in der Pracht seiner Sterne. Nicht einer davon ist unabhängig vom Willen des Schöpfers. Nicht einer davon kann den Weg wandeln anders, als der Herr es bestimmt hat. Alle Gläubigen vernehmen den Ruf Gottes. Schauen Sie sich dieses Wunder im Weltall immer wieder an. Beherbergt nun der Herr Wesen in großer Zahl auf einem jeden dieser Sterne, so wird dir ein Begriff werden von der Unendlichkeit des Weltalls, von der Zahllosigkeit seinem Willen unterstehender Geistwesen und von seinem immerwährenden Walten und Wirken um alle diese Wesen, die alle ein Teil sind des ewigen Lichts. O, ihr glaubet nicht, wie unfasslich es ist für euch Menschenkinder. Ihr könnt euch nicht annähernd einen Begriff machen, sonst würde euch die Gewaltigkeit, das Ausmaß der jenseitigen Regionen erdrücken. Doch jedes kleinste Geschehen wird geleitet vom Vater selbst. Jedes kleinste Wesen wird betreut nach seinem Willen. Und unzählige hochentwickelte Geistwesen stehen ihm zur Seite, um auszuführen alles, was im Plan der göttlichen Schöpfung liegt. Worte vermögen nicht, euch das zu erläutern, nur sich demütig beugen vor der Größe und der Allmacht des Herrn. Nichts anderes vermögt ihr jetzt in dem Zustand auf Erden dieser gewaltigen Erkenntnis gegenüber. Hat euch der Herr die Gnade gegeben, nur den kleinsten Einblick in sein Walten, in sein Reich und sein Wirken zu nehmen, so ist euch schon dadurch ein unermesslicher Segen zuteil geworden, denn ein Kind, das solchem geistigen Erleben fernsteht, dem fällt es ungleich schwerer, ein sichtbares Wirken Gottes anzuerkennen, solange es nicht in jedem kleinsten Ereignis nur den Willen des Herrn zu erkennen vermag. Amen.